Sehr verehrten Damen, meine Herren, ich bedanke mich sehr, dass ich als Nordlicht, eigentlich muss man dazu sagen, ursprünglich ein Rheinpreuße aus Bendorf, Koblenz und Niederlahnstein, aber jetzt schon seit 40 Jahren Nordlicht, dass Sie mich hier in die Hauptstadt des Großherzogtums Hessen eingeladen haben. Nun, zu mir, ich war, das was Herr Tack schon gesagt hat, ich bin der Pilot bis zuletzt auch, bis zu meinem Abschied und eben Generalstäbler, war aber auch noch die Wende mitgemacht im Osten, war im Bundeswehrkommando Ost da für den militärischen Nachrichtenwesen der Abteilungsleiter. Und ich hatte eine sehr schöne Zeit in der Bundeswehr, hatte meist sehr gute Vorgesetzte, häufig Ritterkreuzträger, hatte meist gute Kameraden und meist sehr gute Mitarbeiter. Es war wirklich für mich eine schöne Zeit, konnte auch selber viel machen, denn ich habe mein Motto war, wer in der Bundeswehr nichts zu sagen hat, ist selbst schuld. Und wenn man die Sache sieht und sieht, was gemacht werden muss, konnte man sehr viel machen. Nur, es ist nicht mehr meine Bundeswehr, seit sie sich noch nicht mal gewehrt hat gegen die Verleumdung durch die Remsma-Ausstellung und jetzt von ihren Vätern und Großvätern nichts mehr wissen will und sie sogar auch noch schlecht macht. Also das ist nicht mehr meine Bundeswehr. Mir tun nur die Soldaten leid, die von einer unmöglichen Politik da missbraucht werden. Für meine Begriffe ist das schlicht Missbrauch. Die tun mir leid. Aber ansonsten mit der Führung, mit der Bundeswehr, der Oberen, habe ich nichts mehr zu tun. Ich bin auch nicht mehr, gehe auch nicht mehr in die Führungsakademie. Aber wie gesagt, es war schön. Achso, ich bin danach, habe ich noch, nach der Bundeswehrzeit war ich das erste Mal Geschäftsführer von einem Schulunternehmen in Berlin und war dann beratend tätig in Sachen Qualitätsmanagement und Fliegerei. Und da in dem Zusammenhang war ich dann auch mal in Russland und mehrfach in Georgien und auch in Algier mehrfach. Also es war auch hinterher sehr interessant. Und mit Geschichte befasse ich mich ja seit meiner Schulzeit. Mein Thema im Abitur 1955 war Bismarck, bzw. Friedrich der Große und Bismarck. Damals nicht gerade en vogue, aber da, das war in Koblenz, am Realgymnasium, keine Probleme. Damals keine Probleme. Damals war die Zeit noch anders. Ganz schlimm geworden ist nach 90. So, aber jetzt zum Thema. Im Kriegsjahr 1915, mitten in den Kämpfen um Gallipoli gegen die Engländer und Franzosen, da begann am 24. und 25. April die mörderische Verfolgung und Deportation von Armeniern in der Türkei. Sie dauerte bis zum Ende des Krieges. Das größte Morden fand statt von Juni bis zum Februar 1916. Und hier wurden über 1 Million türkische Armenier, ob wichtig oder unwichtig, für Militär, Wirtschaft, Verwaltung im Krieg, ob Mann, Frau, Kind, Jugendlicher oder Greis, auf Druck der turkomanischen türkischen Komitees, also jungtürkischen Komitees, auf administrativen Wege der Vernichtung preisgegeben. Diese Vernichtung verübten Armee, Gendarmerie, Polizei, mit Hilfe von Tscherkessen, Kurden, Arabern und Räuberbanden durch Massaker in den Städten, in den Siedlungen, vor allem aber durch riesige Deportationen in Richtung der Wüsten in Mesopotamien und dann in Lagern, außerdem durch Verhungernlassen und Krepierenlassen durch Seuchen. Später wurde der Rest zwangsislamisiert, besonders Kinder und Jugendliche. Gegen Ende des Krieges, nach dem Rückzug der Russen, wurden noch Armenier im Kaukasus massakriert. Das war schlicht Völkermord. Wenn er heute mit 1,5 Millionen Todesopfern angegeben wird, so ist das mehr als die 1,3 Millionen Armenier, die sich in einer Quelle der Wikipedia finden. Sehr wichtig, Johannes Lepsius, von dem ich gleich noch spreche, der Dokumentator oder Dokumentar dieses ganzen Geschehens, schreibt in seiner Einleitung, und das ist wichtig, nirgends aber war die Deportation, die Abschlachtung, die Aushungerung und Islamisierung des armenischen Volkes ein Werk gehässiger oder fanatischer Volksleidenschaft. Genauso wie zur Zeit von Abdulhamid, dem Sultan, der davor geherrscht hat, war die Vernichtung der Armenier eine administrative Maßregel der türkischen Regierung. Zitat Ende. Dazu gab es dann ein provisorisches Gesetz, das die Verschickung von Personen erlaubte, und zwar ab Befehlshaber einer Division, wenn, so heißt es, militärische Bedürfnisse es erfordern, die Bevölkerung von Städten und Dörfern, die sie der Schuld des Verrats oder der Spionage für verdächtig halten, dislozieren und in anderen Orten anzusiedeln. Der Verdacht genügte. Das Gedenken an diesen großen Armeniermord im armenischen Reich vor 100 Jahren war wieder mal eine Gelegenheit, das deutsche Reich der Mitschuld zu bezichtigen. Weil es seinen damaligen Verbündeten im Krieg nicht in die Arme gefallen sei, sondern die mörderische Vertreibung der Armenier, wie es heißt, gleichgültig hingenommen habe. Mit dieser Beschuldigung tun sich besonders deutsche Politiker hervor. Der Bundespräsident sagte am 23. April 2015, also im 100-Jahr-Tag, in diesem Fall müssen auch wir Deutsche insgesamt uns noch der Aufarbeitung stellen, wenn es nämlich um eine Mitverantwortung, unter Umständen sogar Mitschuld am Völkermord an den Armeniern geht. Zitat Ende. Der Bundestagspräsident bekannte sich am nächsten Tag zur deutschen Mitschuld, Mitverantwortung am damaligen Geschehen. Deutlicher war der Bundestag in dieser Beziehung schon vor 10 Jahren, oder jetzt 11 Jahren, zum 90. Tag, Jahrestag. Und deshalb seien nachfolgend die Beschuldigungen überwiegend anhand des damaligen Beschlusses des Bundestags bewertet. Überschrift war Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915. Deutschland muss zur Versöhnung zwischen Türken und Armeniern beitragen. Und dieser Antrag aller Bundestagsfraktionen, außer der PDS, wurde am 16. Juni 2005 als Zusatzpunkt 7b ohne Aussprache mit den Stimmen des ganzen Hauses angenommen. Der Bundestag beklagt darin die Tat fast vollständige Vernichtung der Armenier in Anatolien durch die jungtürkische Regierung, ehrt die Deutschen und Türken, die sich für die Rettung der Armenier eingesetzt haben, erklärt, dass eine ehrliche Aufarbeitung der Geschichte zur Versöhnung nötig ist, bedauert, dass dies in der Türkei immer noch strafrechtlich verfolgt wird, betont die Bedeutung der Normalisierung zwischen Türken und Armenien und so weiter und sieht eine besondere Verpflichtung Deutschlands mitzuhelfen, natürlich wieder aufgrund seiner historischen Rolle in den deutsch-türkisch-armenischen Beziehungen. Und fordert schließlich von der Bundesregierung entsprechendes Handeln. Der Beschluss allerdings vermeidet, trotz unzweideutiger Beschreibung des Verbrechens, das Reizwort Völkermord. Es lässt sich natürlich darüber streiten, ob diese Erklärung irgendwie hilfreich ist oder hilfreicher ist als die vielen Erklärungen, die es von anderen Staaten und internationalen Organisationen dazu gibt. Aber dieser da dieser Beschluss, Bundestagsbeschluss, mit Beschuldigungen des Deutschen Reiches so durchsetzt ist, dass es als Mordkomplize erscheint, muss man fragen, ob es ein gutes Beispiel für Wahrheit und Gerechtigkeit, für eine ehrliche Aufarbeitung der Geschichte ist, wie man das von den Türken erwartet. Den Schlüssel zur Beantwortung der Frage bietet der Beschluss selbst, denn es heißt, besonders das Werk von Dr. Johannes Lepsius, der energisch und wirksam für das Überleben des armenischen Volkes gekämpft hat, soll dem Vergessen entrissen werden. Und dieser evangelische Theologe Lepsius hat sich seit den türkischen Massakern an den Armeniern 1895 und 96 in Wort und Tat ganz der Hilfe für die Armenier verschrieben. Er hat auch ein Hilfswerk gegründet. Und er hat in seiner sehr umfangreichen Dokumentation, die heißt Deutschland und Armenien 1914 bis 18, Sammlung diplomatischer Aktenstücke, beschreibt und bewertet er vorweg ausführlich das Geschehen. Und dieses Werk wird vom Informations- und Dokumentationszentrum Armenien im Vorfort, und zwar haben die da eine Neuausgabe gemacht von 1986, als eines der wichtigsten Werke, wenn nicht sogar das wichtigste Werk, über den Völkermord bezeichnet. Das Vorwort weist es indirekt zugleich als wichtigstes zur Haltung des Deutschen Reiches aus. Denn es erhebt schwere Vorwürfe gegen das Reich wegen der damals im Reich erzwungenen Geheimhaltung der Gräuel und deutet an, dass Deutschland vielleicht doch nicht alles in seiner Macht Stehende zur Rettung der Armenier unternommen habe. Es meint, Deutschlands Schuld lag vermutlich gerade vor allem in unterlassener Hilfeleistung. Dieser grundsätzliche Vorwurf wird jedoch weder in Text noch in den Quellenangaben durch irgendwelche Fakten belegt, woraus zu schließen ist, dass es sie nicht gibt. Und das Gegenteil ist dokumentiert. Eine Arbeitsgruppe Anerkennung, AGA nennt die sich, das ist ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen, setzt sich in Deutschland seit 1999 für die Anerkennung des, wie es heißt, Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern ein. Ihre Internetdokumentation bringt Bilder und Texte zur Verfolgung der Armenier schon seit 1895. Darin wird ein vom Deutschen Hilfsbund errichtetes Zeltlager wohl zur damaligen Zeit, eben 1895 oder 96, gezeigt. Es wird für die Hungerseuche im Deportationsgebiet Mesopotamien auch die Seeblockade Großbritanniens verantwortlich gemacht. Wird Dr. Johannes Lepsius als deutscher Dokumentar des Genozids angeführt. Und außerdem heißt es, der deutsche Sanitätsunteroffizier Armin T. Wegner besuchte im Oktober 1916 ungeachtet der hohen Ansteckungsgefahr in Begleitung der in Aleppo tätigen deutschen Schwester Beatrice Rohner einige der Lager, und die werden dann aufgezählt, und fotografierte trotz des Verbots bei Todesstrafe die noch Lebenden und einige der Toten. Keinerlei Andeutung von dieser Vereinigung von irgendwelcher deutscher Schuld. Jetzt gehe ich wieder zu dem Bundestagsbeschluss. Der bedauert im ersten Absatz die unrühmliche Rolle des Deutschen Reiches, das angesichts der vielfältigen Informationen über organisierte Vertreibungen und Vernichtung in Armenien nicht einmal versucht hat, die Gräuel zu stoppen. Die Begründung bestärkt das, das Deutsche Reich war als militärischer Hauptverbündeter des Osmanischen Reichs ebenfalls tief in diese Vorgänge involviert und trotz dringender Eingaben vieler deutscher Persönlichkeiten aus wissenschaftlichen Kirchen unterließ die deutsche Reichsregierung auf ihre osmanischen Verbündeten wirksam Druck aus. Das ist natürlich eine infame Geschichte, weil Sie sagen ja nicht, unterließ es Druck auszuüben, sondern wirksamen Druck auszuüben. Als ob das eine, als ob das schon eine Schuld macht, wenn man bei den anderen nicht durchdringt, wenn man Druck ausübt oder nicht durchdringt, als ob das dann eine Schuld zum Inhalt habe. Das ist richtig infam. Nach Dr. Lepsius' Dokumentation sind alle diese Behauptungen unwahr. Wie ich noch zeige, hat das Reich alles in seiner Macht unternommen, aber mangels Zwangsmitteln nur weniges erreicht. Auch die türkische Regierung hat sich gegenüber dem Fanatismus des jungen türkischen Komitees, von dem sie ja gestellt war, nicht durchsetzen können, selbst wenn sie es mal versucht hat. Dann ehrt der Bundestag die Bemühungen all der Deutschen und Türken, die sich unter schwierigen Umständen und gegen den Widerstand ihrer jeweiligen Regierungen in Wort und Tat für Rettung armenischer Frauen, Kinder und so weiter eingesetzt haben. Wie Lepsius zeigt, ist es nicht wahr, dass Deutsche, um Armeniern zu helfen, irgendeinen Widerstand hätten überwinden müssen. Ihre eigene Regierung. Die Regierung hat im Gegenteil alle Hilfe gebilligt oder unterstützt. Sie hat allerdings die aus ihrer Sicht nicht zu verantwortende öffentliche Anklage eines strategischen, unverzichtbaren Verbündeten mitten im Krieg natürlich unterbunden. Dies vorzuwerfen ist ungerecht. Was die Staatsräson sogar in weniger kritischen Lagen als geboten erscheinen lässt, kann man bei der haben die Bundesregierungen zu Genüge bei völkerrechtswidrigen militärischen Aktionen ihrer Verbündeten gezeigt. Die Westalliierten haben sogar nach dem Krieg praktisch nichts gegen die viel größere mörderische Vertreibung der Deutschen getan. Die sowjetischen Morde in Katyn blieben für sie, wieder besseres Wissen, bis nach der Wende deutsche Morde. Ich gehe weiter in dieser Bundestagserklärung. Deutschland hat mit zur Verdrängung der Verbrechen am armenischen Volk beigetragen, heißt es dann. In der Begründung als Verdrängungspolitik des Deutschen Reiches wiederholt, was insinuiert, das Reich habe etwas zu verdrängen gehabt. Und das ist unwahr. Schon 1919, muss ich mir vorstellen, das war schon 1919, also etwa ein halbes Jahr nach Kriegsende, erschien in Deutschland Lepsius' Werk. Die Reichsregierung hatte dazu knapp 3 Wochen nach dem Waffenstillstand ausgerechnet, dem Mann sämtliche Akten des Auswärtigen Amtes und der Botschaft zur freien Verfügung und eigenen Herausgabe überlassen. Und zwar dem Mann, der gegenüber der Reichsregierung hinsichtlich des Armeniermordens äußerst kritisch sein musste. Denn er hatte schon im Krieg alles daran gesetzt, den Völkermord mittels einer Denkschrift öffentlich zu behandeln. Er hatte immerhin 20.000 Exemplare damals, wo man noch nicht so einfach kopieren konnte, verbreitet, bevor es die Zensur merkte und die weitere Verbreitung verbot. Er war deshalb im Reich persona non grata geworden, unter eigenem Zeugnis mittellos in die Niederlande ausgereicht, aber es gibt eine andere Quelle, die sagt, dass er dann hinterher doch fürs Deutsche Reich dort gearbeitet hat, also dann wohl hinterher nicht so mittellos gewesen ist. Lepsius betont im Vorwort seine alleinige Verantwortung für das hier Veröffentlichte, die Auswahl und die Zuverlässigkeit des Bildes, das es bietet. Und er unterstreicht, um jedem Verdacht die Grundlage zu entziehen, als ob Aktenstücke, die die deutsche Regierung, die Botschafter und die Konsuln, deutsche Offiziere, Beamten, Privatpersonen in irgendeiner Hinsicht belasten, von mir unterdrückt sein könnten, habe ich eine so vollständige Auswahl aus der diplomatischen Korrespondenz getroffen, dass die innere Kontinuität des Schriftwechsels für ihre sachliche Vollständigkeit bürgt. Und wenn man das dann mal liest, das ist so ein dickes Ding, 500 Seiten, glaube ich, eine Lektüre dieses Werkes bestätigt das. Enthält neben dem diplomatischen Schriftverkehr auch nichtamtliche Briefe und Berichte ab Kriegsbeginn bis zum Oktober, November 18, besonders die zur allgemeinen Deportation und Vernichtung vom 24. April bis Dezember 1918, sowie zur anschließenden Zwangsislamisierung und weiteren Vernichtung bis zur türkischen Einnahme von Baku im September 1918. Lepsius schätzt aufgrund überschlägiger Berechnungen die Zahl der Opfer auf rund 1 Million plus bis zu 100.000 im Kaukasus. Er stellt fest, dass es zu Anfang der deutschen Botschaft bei der unvollkommenen Information über die tatsächlichen Vorgänge nur auf Milderung in der Form hinzuwirken möglich erschien. Denn es war nur eine beschränkte Vorbeugemaßnahme gegen russische Wühlarbeit und Ansiedlung in Mesopotamien auszugehen. Aber trotzdem hat die Botschaft sofort alle Konsulate, und da gab es viele Konsulate in dem Osmanischen Reich, an den möglichen Ausgangspunkten und Verschickungszielen informiert, um eine geordnete Durchführung der Maßnahmen überwachen zu können. Und das hat die von sich aus getan, ne? Wir haben ja nicht noch in Berlin nachgefragt. Als sich bald herausstellte, dass die Botschaft über den Charakter und Tragweite der Maßnahmen getäuscht worden war, sagt Lepsius, berichtet der Botschafter am 7. Juli, also am 24., 25. April hat es angefangen, schon am 7. Juli 1915 dem Reichskanzler, dass die Regierung tatsächlich den Zweck verfolgt, die armenische Rasse im türkischen Reich zu vernichten. Beigefügt war ein unverblümtes Protestmemorandum gegen die Massakers und Plünderungen, das er dem Großvezier, also entsprechend etwa dem Reichskanzler, bereits am 4. Juli überreicht hatte. Er hat das also schon getan, ohne überhaupt mal in Berlin nachzufragen, weil er davon ausging, dass es selbstverständlich dass seine Pflicht war, das zu tun. Der nächste Botschafter ermahnte schon am 9. August erneut durch ein ähnliches Schreiben. Bis 1918 brachten nacheinander 5 Botschafter oder ihre zwischenzeitlichen Vertretungen aufgrund der ständigen Konsular und viele andere Berichte in persönlichen und schriftlichen Vorstellungen bei den führenden Persönlichkeiten der Pforte immer wieder die Missbilligung über die Gräuel und ihre dringliche Aufforderung zur Kursänderung zum Ausdruck. Die Flut, wenn man das mal liest, ich habe das also wirklich alles durchgearbeitet, die Flut der Korrespondenz, die teilweise sogar schon von den Konsulaten direkt zum Reichskanzler ging, da muss ich mir vorstellen, im Krieg, der Reichskanzler hat sicherlich was anderes zu tun, aber da schicken Konsulate direkt an den Reichskanzler, das zeigt, dass Deutsche in einfachster bis höchster Position in privaten, wirtschaftlichen, diplomatischen und militärischen Diensten nicht nur die Verfolgungen in drastischen Schilderungen melden, sondern von sich aus unter Lebensgefahr sofort alles vor Ort Mögliche unternehmen, zum Schutz und Überleben der Armenier. Die deutsche Botschaft und ihre Konsulate waren Anlaufpunkte für Hilfsgesuche und Angebote aller Art, zum Beispiel oft der USA zum Beispiel. Reichskanzler und Auswärtiges Amt berichteten von ihren Einsprüchen bei Besuchen der türkischen Machthaber in Berlin. Also die haben auch richtig informiert von sich aus, von oben nach unten, und unterstützten zusammen mit der oberen Heeresleitung, obersten hieß es aber, nach Kräften die Hilfe deutscher Stellen für die Armenier. Trotzdem blieb es eine Sisyphusarbeit gegen Vernichtungswillen und Falschheit, weil Deutschland kein wirksames Zwangsmittel besaß, wie Lepsius betont. Das deutsche Militär war zu Beginn der Armenierverfolgung mit nur etwa 75 Offizieren und 150 Soldaten präsent, davon im Innern Anatoliens nur einige Offiziere bei den türkischen Oberkommandos. Bis zum 5. Oktober ja, 5. Oktober 1915, dem Eintritt Bulgariens in den Krieg, konnte von einer, so das sagt Lepsius jetzt, konnte von einer Verstärkung der deutschen Truppen in der Türkei und einem Schutz der christlichen Glaubensgenossen überhaupt nicht die Rede sein. Und danach mussten deutsche Truppen hauptsächlich zur Bekämpfung, zur Behauptung der Dardanellen eingesetzt werden. Weil Deutschland im Kampf um die Dardanellen, der schon lief, zunächst nicht einmal genügend Munition beisteuern konnte, wie sollten die das auch? Ja, höchstens per Schiff. Ja, das war etwas schwierig, denn es gab ja keinen Durchgang. Bulgarien war ja noch nicht auf unserer Seite. Munition liefern konnte, fühlte sich die Pforte Deutschland keineswegs verpflichtet. Das sagt wieder Lepsius. Und Lepsius zeigt an einem Beispiel, wie wenig Macht das, und die verbaten sich natürlich das Reinreden in innere Angelegenheiten. Und er zeigt an einem Beispiel, wie wenig Macht das Deutsche Reich und sogar die türkische Regierung zur Abwendung von Deportationen hatte, selbst wenn es um Sieg oder Niederlage ging. Ein für den Nachschub wichtiger Bahntunnel befand sich im Ausbau. Durch Vertreibung der Armenier wurde die Zahl der Arbeiter halbiert. Ersatz war nicht möglich. Es drohte eine dauernde Unterbrechung des Bahnbetriebs. Der Gegenbefehl des Kriegsministers, des türkischen Kriegsministers, blieb ohne Wirkung. Das deutsche große Hauptquartier, das Kriegsministerium, also das war ja in diesem Falle Pilotfunktion des preußische Kriegsministerium, wir hatten ja kein Reichskriegsministerium, und das Auswärtige Amt erwirkten einen neuen Befehl vom türkischen Kriegsminister, um die Vertriebenen zurückzuführen. Der Wali, das ist ein Gouverneur einer Großprovinz von Adana, behauptet, er habe nur Befehl, die weitere Vertreibung zu beschränken. Einen Gegenbefehl werde er selbst nach Erhalt nicht befolgen. Der deutsche Botschafter sagte darauf dem Innen- und Außenminister, Zitat, die Maßregel mache den Eindruck, als ob die türkische Regierung selbst darauf bedacht sei, den Krieg zu verlieren. Zitat Ende. Der deutsche Generalstabschef von Falkenhayn betonte gegenüber dem, der Falkenhayn war ja zunächst mal der Moltke gefolgt als Chef des Generalstabes und war dann ja Chef des türkischen Generalstabes geworden. Dieser Generalstabschef von Falkenhayn betonte gegenüber dem türkischen Kriegsminister unmittelbares deutsches Interesse, und der Botschafter erhob noch einmal ernste Vorstellungen bei den genannten Ministern. Entschuldigung, damals war Falkenhayn noch der Chef der obersten Heeresleitung. Doch eine Meldung ans Auswärtige Amt war, dass Kriegs- und Innenminister, Zitat, solchen fanatischen Beschlüssen des jungtürkischen Komitees gegenüber machtlos seien. Es wurde weiter deportiert. Im März 2006 ergab eine dreitägige Konferenz in Istanbul über den Armeniermord, dass aus türkischer Sicht Lepsius die Dokumentation massiv pro-armenisch manipuliert habe, um höhere Opferzahlen zu suggerieren und armenische Freischärler zu verharmlosen. Der Innenminister Talat Pascha habe persönlich 1643 Todesurteile gegen Militärs und Funktionäre unterzeichnet, die sich an Armeniern vergriffen hätten. Ein deutscher Stabschef einer osmanischen Armee habe eher 300.000 Opfer angenommen. Das sage ich nur, ich kann das jetzt nicht bewerten, aber es gibt sicherlich natürlich eine gewisse Neigung von Lepsius, die Armenier als die wirklich ganz unschuldigen Opfer darzustellen, die vielleicht nicht ganz so waren. Lepsius beweist, dass englische und französische Beschuldigungen dreier Deutscher, eines Konsuls, eines Leiter eines armenischen Hilfs- und Waisenwerks und eines Offiziers, die Massaker befördert zu haben, Verleumdungen sind. In den ersten beiden Fällen betreffen sie sogar Menschen, die sich besonders um die Armenier verdient gemacht haben, und im dritten Fall war überhaupt kein Deutscher zur fraglichen Zeit am genannten Ort. Lepsius fährt fort, Zitat: Den Verleumdungen stehen die zahlreichen Zeugnisse gegenüber, die von dem unermüdlichen Eintreten der deutschen Konsuln für die Deportierten und von der aufopferungsvollen Notstandsarbeit deutscher Missionare und Missionarinnen und von dem erfolgreichen Eintreten deutscher Offiziere zum Schutz bedrohter Armenier ablegen. Zitat Ende. Er führt dann beispielhaft Fälle auf, der diesen deutschen Einsatz zeigt. Ich nenne einige. Ein deutscher Kriegsfreiwilliger, der als Konsulatsdiener eine österreichische Skidelegation begleitete, also auch im Krieg muss offensichtlich sowas noch sein, schützte mit den Österreichern unter Lebensgefahr eine ihnen anvertraute armenische Familie. Und ein Vizekonsul, der in militärischen Auftrag nach Mossul unterwegs war, verhinderte ein Massaker dadurch, dass er mit den ihm unterstellten Offizieren und Mannschaften seine Mitwirkung verweigerte. Da wollten die Türken nämlich ein Lager von Deportierten einfach massakrieren. Der General Liemann von Sanders, für einige Monate der einzige deutsche Armeeoberbefehlshaber der türkischen Armee, das war der, der Gallipoli erfolgreich verteidigt hat, erfuhr bei einer Inspektion in Smyrna, oder heute sei es Izmir, im November 1915, dass hunderte von Armeniern ins Landesinnere geschafft worden waren. Am nächsten Tag ließ er seinen Stabschef, dem Wali, ich sagte bereits, Gouverneur einer Großprovinz, dem Wali derartiges verbieten und drohte Waffengewalt an, mit Erfolg. Ebenso intervenierte er für 10 griechische Notable der Stadt Urfa, die ohne Verhör auch in Smyrna im Gefängnis war. Der Generalfeldmarschall Freiherr von der Goltz-Pascha erfuhr als neuer Armeeoberbefehlshaber nach seiner Ankunft in Mossul im Dezember 1915, dass nach Mossul deportierte und dort ansässige Armenier auf Befehl des bisherigen Oberbefehlshabers an den Euphrat vertrieben werden sollten. Er intervenierte zunächst nur mit dem Erfolg, dass die Vertreibung aufgeschoben wurde. Nachdem bis Mitte Januar 16 keine Antwort aus Konstantinopel gekommen war, verbot er die Vertreibung aufgrund seiner Befugnisse als Oberbefehlshaber. Als er hörte, die Regierung bestehe auf dem Abtransport, bat er telegrafisch um seine sofortige Abberufung. Erst daraufhin lenkte der türkische Verteidigungsminister ein, sicherte das Verbleiben der Armenier in Mossul zu, wies aber darauf hin, dass die Befugnisse als Oberbefehlshaber nicht zur Einmischung in innere Angelegenheiten berechtigt. Die Generale von Lossow und Kressenstein von der kaiserlich-deutschen Delegation im Kaukasus, das war also am Ende des Krieges, haben mit größtem eigenem Einsatz, unterstützt von der obersten Heeresleitung, erreicht, dass die Türken sich hinter die Brest-Litowsk-Linie zurückzogen, und sie zogen sich wieder gegen die Türkei zurück. Und dadurch wurden die geflüchteten Armenier, die waren in einer schon verzweifelten Lage, gerettet. Ein Oberstleutnant vom Stabe des türkischen Oberbefehlshabers in Baku forderte den Schutz der Armenier und anderer Christen. Als der Oberbefehlshaber der Niedermetzlung freien Lauf ließ, machte er ihm bei einem Festbankett vor versammelter Gesellschaft ernste Vorhaltung und ging dann mit 2 deutschen Offizieren in die Stadt und veranlasste zumindest den Schutz einiger Häuser von Deutschen und eines Armeniers. Verlor natürlich seine Position. Der deutsche Generaldirektor der kaiserlich-osmanischen Bagdad-Bahngesellschaft rettete ab August 15 die etwa 850 armenischen Angestellten mit ihren Familien vor der Deportation, indem er erklärte, sofort den gesamten Betrieb einzustellen, falls dieses unverzichtbare Fachpersonal deportiert wurde. Er hat zunächst nur einen Aufschub erwirkt, aber in zähen Kämpfen dann schließlich doch die Deportation ganz aufheben können. Für die Schwierigkeiten des deutschen Militärs sei nun noch ein kleines Beispiel. Schon zu Kriegsbeginn hat ein deutscher General und Festungskommandant nach dem Mord eines armenischen Bankdirektors in Erzurum den bekannten Meuchelmörder verhaften wollen. Er drang damit aber nicht durch. Und ein Oberstleutnant aus dem Stab dieses Generals erstellte sich einer Deportation mit ein paar Mann direkt entgegen und hielt sie etwas auf, wurde natürlich versetzt. In der ganzen Dokumentation von kleingedruckten 500 Seiten gibt es nicht einmal die Andeutung eines Versuchs des Reiches, die Flut ständiger, zum Teil täglicher Berichte einzudämmen oder die Botschaft deutscher Militärs und deutsche in zivilen Funktionen zur Zurückhaltung anzuhalten. Im Gegenteil, billigte oder unterstützte die Regierung deren Eintreten für die Armenier. Warnungen, Bitten und Vorschläge zum Schutz der Armenier wurden umgehend beantwortet oder befürwortend und mit dem Auftrag zu intervenieren an die Botschaft weitergeleitet. Beispielsweise erhielt die Botschaft eine von Lepsius unterschriebene Warnung der deutsch-armenischen Gesellschaft an das Auswärtige Amt noch am selben Tag. Und das gab es eben noch kein Internet, ne? Das ist noch alles noch hier, tak, tak, tak. Eine andere, die an den Reichskanzler und von dort ans Auswärtige Amt ging, innerhalb von 5 Tagen. Auf letzterer meldete der Botschafter schon nach 2 Tagen mit der türkischen Regierung bereits eine äußerst scharfe Sprache geführt zu haben. Aber auch Proteste nützen nichts und die türkische Ableugnungen, dass die Deportationen nicht mehr vorgenommen werden, sind wertlos. Aber dieses, wie schnell, also als ich das habe ich gelesen, bevor ich einen Seminartag gemacht habe, Preußen und das preußisch-deutsche Reich, die Praxis des effizienten Staates. Da habe ich das in der Einführung als ein Beispiel für Effizienz gebracht. Die haben ja damals nicht mit viel Personal gearbeitet. Ne? Die hatten, wie gesagt, mit Telefon ging natürlich, aber die hatten kein Internet und so weiter. Und trotzdem ging das ruckartig bei denen. Das ist wirklich schon beachtlich. Und dann vor allen Dingen zu einer Sache, wo es schlicht und ergreifend um Menschlichkeit ging. Und ebenso verhielten sich die Botschafter gegenüber den Konsulaten und anderen Deutschen oder auch Angehörigen anderer Staaten, die den Armenier helfen wollten. Der Vizekonsul von Erzurum, der fragte sofort den Botschafter, ob er den türkischen Oberkommandierenden ansprechen dürfe. Dann kriegte er sofort die Genehmigung dazu. Dann allerdings einmal, danach musste dann der Botschafter sagen, nee, nur halt mal im Moment gerade an. Aber das wird jetzt dann als ein Teil der deutschen Schuld schon wieder dargestellt. Und dann muss man mal vorstellen, der Lepsius war ja nun bei den Türken bekannt als ein Türkenfresser oder sagen wir mal, vielleicht nicht Türkenfresser, aber jedenfalls als ein problematischer Mann für die Türken. Und trotzdem hat die Botschaft Lepsius als dem Vorsitzenden der deutsch-armenischen Gesellschaft sogar ein Gespräch mit dem Verteidigungsminister verschafft. So, auch der Kanadier deutscher Herkunft, Ulrich Trumpener, der hat schon 1968 anhand der so ein deutscher Kanadier deutscher Herkunft anhand deutscher Akten in US-Archiven geurteilt, contrary to what has sometimes been claimed, direct protection of the Armenians was completely beyond Germany's capacity. Also im Gegenteil zu dem, was immer gesagt wird, Er war ein Schutz der Armenier völlig außerhalb deutscher Möglichkeiten. Und trotzdem wird immer wieder behauptet, Deutschland habe mehr tun können. Der Staatssekretär des Äußeren des Kaiserreiches hat dazu Ende September 1916 im Reichshaushaltsausschuss erklärt, Zitat, dass unsere Botschafter so weit gegangen sind, sich direkt den Unwillen des Großwesirs und des Ministers des Innern zuzuziehen. Nach den ersten 3 Monaten seiner Tätigkeit haben die betreffenden Minister gesagt, der Botschafter scheine wohl nichts anderes zu tun zu haben, als sie immer wieder in der Armenier-Sache anzuöden. Zitat Ende. Im März 18 folgte eine ähnliche Erklärung von dem Reichstag. In beiden Fällen heißt es, man habe jedoch nicht verantworten können, das Bündnis mit der Türkei zu kündigen, weil es zur Deckung der Südflanke von existenzieller Bedeutung war. Das muss ja auch eigentlich jeder einsehen. Man muss aber dann noch hinzufügen, die Drohung mit einem solchen Bruch wäre natürlich auch als Bluff erkennbar gewesen und ist auch unwirksam gewesen. Und dann muss man sich nochmal auch vor Augen führen, was wäre denn passiert, wenn tatsächlich so etwas getan worden wäre, ein solcher Bruch. Dass das den Armeniern geholfen hat, ist bei dem damals herrschenden Fanatismus auszuschließen. Als Verbündete konnten die Deutschen wenigstens etwas zur Linderung beitragen. Lepsius sagt, Zitat, in den Jahren 16 bis 18 war den deutschen Konsulaten nichts anderes übrig geblieben, als die Notstandswerke der im Lande verbliebenen deutschen und amerikanischen Missionen, wo es irgend hinter dem Rücken der türkischen Behörden möglich war, zu fördern und zu schützen. Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Amerika und der Türkei, das war 17, blieb die Last allein auf den Schultern der Missionare und Schwestern deutscher Hilfsgesellschaften, die durch amerikanische, immer noch Schweizer, holländische, norwegische und deutsche Hilfsgelder unterstützt wurden. Zitat Ende. Das ist nun der für die deutsche Seite positive Sachstand, der aus der Dokumentation von Lepsius hervorgeht und anderen, die dem ja nicht widersprechen, sondern es ist zum Teil sogar noch besonders betonen. Aber diesen Tatbestand kann man schon ahnen, wenn man nur das sechsseitige Vorwort des Informations- und Dokumentationszentrums Armenien zur Neuausgabe der Dokumentation gelesen hat. Und schon ein Hineinschauen in die 71-seitige Einleitung von Lepsius genügt, um dessen gewiss zu werden. Vor diesem Hintergrund ist es erschütternd, dass von den über 600 Volksvertretern der Ruf Deutschland in dieser wichtigen Frage nicht einmal eine Aussprache wert war, bevor sie einen Beschluss fassten, der den Rufmord am Deutschen Reich und unseren Vorfahren darstellt. Und dass die Politiker selbst oder ihre Mitarbeiter, und es betrifft auch den Bischof, offensichtlich noch nicht mal die Einleitung gelesen haben, kann man daraus schließen, dass sie für diesen Beschluss, der eigentlich zur Heilung zwischen Armeniern und Türken beitragen soll, eine ganz wichtige Aussage, die ich zu Anfang betont habe, gar nicht erwähnen. Nämlich, dass das eben keine Volksleidenschaft gewesen sei, die Armenier da zu massakrieren, sondern eine administrative Maßnahme. Das heißt, das wäre doch wirklich eine Brücke, über die man Armenier und Türken zumindest deklaratorisch zusammenbringen konnte. Nix davon. Also daraus schließe ich, dass ich das noch nicht mal gelesen haben. Jahre vor dem Bundestagsbeschluss wurde vielfach dafür plädiert, Deutschland für mitschuldig zu erklären. In die literarische Welt von 2003 erinnerte ein namhafter Professor für neue Geschichte, nämlich der, ich glaube, das ist der Sohn oder Enkel von dem Preußen-Schöps. Leider ist dieser Schöps nicht so gut geraten. Eindringlich an die Gräueltaten und forderte die bundesdeutsche Politik auf, unmissverständlich Position zu beziehen. Das wäre schon deshalb notwendig für davor, als die Bundesrepublik politisch und moralisch Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches ist. Sie kann sich nicht vor der Teilübernahme historischer Verantwortung drücken und so weiter. Und dann, uns wäre eben gut beraten, interfraktionelle Resolutionen zu machen und Mitverantwortung anzuerkennen. Und als Beweis führt er dann vorher an, Tatsache ist, dass das Osmanische Reich wichtigster Bündnispartner gegen die Russen war. Und Tatsache ist auch, dass hunderte deutsche Offiziere im Dienst der Türkei gestanden haben. Lepsius sprach von 75, habe ich gesagt, letzter Anfang. Und einige von ihnen an der Planung und Durchführung der Deportation teilgenommen haben. Zitat Ende. Und dann nennt er den von der Goltz, ausgerechnet von der Goltz Pascha, und einen Oberstleutnant Böttrich und so weiter. Und behauptet, das Einschränken der deutschen Regierung sei erst durch die Zwangsbekehrungen ausgelöst worden. Aber das stimmt ja gar nicht. Die haben wir von Anfang an. Und eine Bemerkung eines deutschen Chefs des osmanischen Feldheeres nach dem Krieg, den Völkermord erklären sollte, unter anderem sagt dieser deutsche Chef, der Armenier ist wie der Jude. Und das nennt dieser Schöps dann kennzeichnend für das vorurteilsgeladene Denken, das bei deutschen Politikern und Militärs jener Jahre herrschte, obschon eben das dokumentierte Verhalten ja genau das Gegenteil beweist. Irgendwie kam mir das komisch vor, ich hatte, glaube ich, mich auch schon vorher damit beschäftigt, ich weiß es nicht genau, jedenfalls habe ich den Verfasser, den Schöps, direkt sofort um Quellenbelege gebeten und darauf kam postwendend auch das Manuskript. Darin waren zu allen Aussagen Quellen angeführt. Nur nicht zur da, wo angeblich deutsche Offiziere beteiligt waren. Da fehlten die Quellen. Dann habe ich natürlich nochmal nachgefragt und dann gesagt, und das blieb ohne Antwort. Ich habe dann auch noch gesagt, wie kann es sein, tätige Mithilfe und bewusstes Wegsehen zu behaupten, wenn doch er selber von den vielen Konsularberichten schreibt. Und Konsularberichte, wenn man wegsehen will, dann verbietet man die. Berichtet darüber nicht mehr. Das hat er ja selber geschrieben. Und dann behauptet er das. Und dann habe ich also nochmal gefragt. Nix. Die Beweisführung, und dann gibt's dann noch natürlich entsprechend in der Welt, steht dann Ähnliches, und dann wird immer wieder, werden dann Leute genannt, die angeblich zum Beispiel ein Böttrich, er habe einen Deportationsbefehl gegeben, Böttrich, das war ein Oberstleutnant, manchmal werden auch mit falschen Namen geschrieben, sondern man hat da offensichtlich sowieso nicht richtig recherchiert. Böttrich war Chef des Feldeisenbahnwesens, und er war gebeten worden, in höflichem Ton für eine Umsiedlung Züge zusammenzustellen. Dann konnte er sich ja nicht entbehren. Dann hat er sich aber gesagt, also wenn ihr hier mir armenisches Personal wegnimmt, das funktioniert dann nicht. Dann macht das entweder langsamer oder gibt mir Ersatz. Das ist das, was der Mann gemacht hat. Und dann tut man so, als ob er einen Deportationsbefehl geben und als ob die Deportation im Wesentlichen per Zug stattgefunden habe. Aber das war ja nicht der. Hauptdeportation waren ja zu Fußmarsch und Massakrierung während des Fußmarsches. Und in dieser Weise wird immer wieder versucht zu beweisen, das Deutsche Reich habe nicht genug getan. Auch zum Beispiel, was ich eben schon gesagt hatte, derselbe Botschafter, der dem Konsul, der gleich zu Anfang gefragt hatte, freie Hand gab, direkt vorzusprechen bei dem Oberbefehlshaber, der hat dann mal zwischendurch, als es irgendwie ein bisschen kritisch war, hat er gesagt, nun lass mal im Moment. Aber das wird dann jetzt sofort als ein Beweis für die Untätigkeit des Deutschen Reiches dargelegt. Also, aus allem, selbst wenn man eventuelles Fehlverhalten Einzelner einkalkuliert, ist also, es gibt, das habe ich neulich, hat mir das ein rotarischer Freund von seinem Großvater, der General war, der hat berichtet, er war auch in der Türkei, dass ihm mal von dem Hauptquartier gesagt worden, auch nur halt mal ein bisschen zurück. Halt, das habe ich aber, das ist das Einzige, was ich bisher als Gegenteiligen gehört habe. Aus all dem, selbst wenn man eventuelles Fehlverhalten Einzelner einkalkuliert, ist gegen Lepsius und seine Dokumentation nur mit sehr bösem Willen oder profunder Ignoranz eine tätige Mithilfe, Mitschuld oder unterlassene Hilfeleistung des Deutschen Reiches zu konstruieren. Es gibt eine deutsche Internetdokumentation, die heißt Armenocide oder arminocide.de, welche die in der Lepsius Dokumentation fehlenden oder gekürzten Dokumente vollständig wiedergeben soll. Sie hat, wie aus der Einleitung von 2005 ersichtlich ist, zwar die Belastung des Reiches zum Ziel, doch sie bestätigt das von Lepsius gezeigte Bild der Ereignisse und der intensiven Bemühungen der deutschen Seite, den Armeniern zu helfen. Und bringt sogar noch einige für Deutschland positive Vorgänge, die der Lepsius ausgelassen hat. Sie belegt aber keine für Deutschland negativen Tatsachen. Sie bestätigt die Zwangslage des Reiches, das Osmanische Reich unbedingt an der Seite halten zu müssen und deshalb auch natürlich nicht öffentlich anklagen zu können. Und dann sagt es auch noch, dass einige negative Züge der Armenier von Lepsius nicht aufgeführt worden sind. Und dann Dokumentation entlastet sogar den immer wieder beschuldigten Böttrich oder einen Grafen, Majorgrafen Wolfskehl, der angeblich mit Artillerie gegen die Armenier vorgegangen ist. Dieser Wolfskehl, schreiben die, der war nur in Begleitung eines türkischen Generals und hat überhaupt nichts mit Artillerie zu tun gehabt und hat hinterher sogar für die Armenier gesprochen in seinem Bericht. Also der kann es also auch nicht gewesen sein. Und trotzdem wurde eben am 90. Jahrestag des Beginns des Armeniermordens, trotz aller gegenteiligen Tatbestände, meinte der evangelische Bischof Wolfgang Huber bei einer Seelenmesse im Berliner Dom, sich für diese politische Gleichgültigkeit des Kaiserreiches schämen zu müssen und bittet die deutsche Regierung, sich zur deutschen Mitschuld zu bekennen. Das achte Gebot und die Worte Luthers dazu in seinem kleinen Katechismus sagen diesem Bischof offenbar nichts. Da heißt es nämlich, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Offensichtlich kennt der Bischof das nicht. Und abschließend ist festzuhalten, das Deutsche Reich ist damals im Krieg einem existenziell wichtigen Verbündeten so in die Arme gefallen, wie es keiner der Feindstaaten getan hätte, wie man aus dem zahnlosen Verhalten der Westalliierten gegenüber den Vertreiberstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg schließen kann. Glücklicherweise haben der Bundestagsbeschluss von 2005 und die Aussagen höchster deutscher Politiker 2015 wenigstens keine entschädigungsträchtige deutsche Schuld behauptet. Doch die unwahren und ungerechten Beschuldigen verunglimpfen mit dem Deutschen Reich zugleich das Andenken Verstorbener, nämlich derer, die nach dem beredten Zeugnis der maßgeblichen Dokumentationen als amtliche und nicht amtliche Vertreter des Reiches ihr Äußerstes zur Rettung der Armenier getan haben. Angesichts, wenn man sich mal vor Augen hält, was wir heute alles für möglich halten, also angesichts der heute jedermann leicht zugänglichen Dokumentation, zumal wenn einem, wie dem Bundestagspräsidenten, dem Bundespräsidenten, den Mitgliedern des Bundestages und auch einem Bischof reichlich Assistenz zur Verfügung steht, dann langt zur Erklärung dieses Rufmordes das Argument Ignoranz in keiner Weise aus. Es ist böser Wille. Dankeschön.